Meine Damen und Herren, wie ist es eigentlich zu erklären, dass liebende Familienväter, die beim Weggehen ihren Kindern übers Haar streichen, Minuten später am Steuer ihres Kraftwagens Mitmenschen wütend mit der Faust drohen und sie durch aggressive Fahrweise gefährden? Männer am Arbeitsplatz friedfertig, ja unterwürfig, tyrannisieren nach Feierabend die ganze Familie. Frauen, sonst schüchtern und gütig, feuern als Zuschauerinnen einer Boxveranstaltung mit heiseren Schreien die Kämpfer zu brutalerem Schlagabtausch an. Und beinahe 100 Mal pro Jahr werden in der Bundesrepublik Kinder von ihren Eltern zu Tode geprügelt. Im Frankfurter Auschwitz-Prozess erschienen Menschen vor Gericht, die einst wehrlose Artgenossen zu Tausenden ohne Hemmung totgeprügelt, erschossen oder zu Tode selektiert hatten. Und nun, ohne dass die Strukturen ihrer Gehirne sich gewandelt hätten, traten sie als Biedermänner auf. Erfolgreiche und angesehene Zahnärzte, Kaufleute oder Apotheker mit Goldrandbrille und dem Stresemann-Anzug. Fragen und Antworten des Frankfurter Auschwitz-Prozesses füllen mehr als 100 Tonbänder. Unbeantwortet blieb die Frage, wie ist es möglich, dass Menschen so sind? Eine neue Wissenschaft versucht die Erklärung. Es ist die vergleichende Verhaltensforschung, die Ethologie. Und ihr prominentester Vertreter und Mitbegründer ist ein braungebrannter, weißhaariger, graubärtiger Mann, der Pfeife raucht und häufig Gummistiefel trägt. Eine amerikanische Illustrierte nannte ihn eine Freiluftausgabe von George Bernard Shaw. Gemeint ist der österreichische Zoologe Professor Konrad Zacharias Lorenz. Er ist unser heutiger Gesprächspartner im Studio des Bayerischen Rundfunks in München. Denn südlich von München, etwa eine knappe Autostunde entfernt, liegt das Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung, für Verhaltensphysiologie, an dem Professor Lorenz als Direktor wirkt. Es geht um sein Buch »Das sogenannte Böse zur Naturgeschichte der Aggression«, erschienen im Borota Schöler Verlag in Wien. Zur Naturgeschichte der Aggression. Es handelt sich also um das, was man Aggressionstrieb nennt, einen Trieb, den viele Leute für das Böse in uns bezeichnen und von dem Lorenz sagt, es sei nur das sogenannte Böse. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Seltsam nun, Professor Lorenz, dass sich nicht Psychologen, sondern Zoologen mit dieser Verhaltensforschung befassen, ihre Mitbegründer sind. Wie kommt das eigentlich? Das hat rein geschichtliche Gründe. Als die Psychologie begann, sich als Naturwissenschaft zu fühlen und experimentell zu forschen, da war in der Physik gerade die Atomtheorie modern geworden. Und Sie müssen wissen, in der Wissenschaft spielt eine Mode, und zwar oft eine ganz dumme Mode, eine fast ebenso große Rolle wie im Anziehen der Damen. Und die Mode war also damals auf Elemente zurückzuführen und alles, was es gibt, als zusammengesetzt aus Elementen aufzufassen. Also so, wie es sich in der Chemie und in der Physik bewährt hat. Und so nahm die Psychologie ihr Modell nicht aus dem Organischen, nicht von der Zoologie, sondern richtete sich nach der damals so modernen Physik. Und die Elemente, die sich anboten, waren sehr verlockend, es war der Reflex, der also seit Johannes Müller in der Physiologie schon bekannt war, und der bedingte Reflex, den also Wundt in der Assoziationslehre und I.P. Pavlov gefunden hatten, sehr wichtige Elemente. Aber der unmittelbar an die Entdeckung dieser Elemente sich anschließende Trugschluss war, dass man so wie ein Molekül aus Atomen aufgebaut ist, sich an das Verhalten eines ganzen Organismus aus diesen Teilen aufgebaut denken kann. Professor Lorenz, hängt es aber nicht auch mit dem Denkschema zusammen, dass alles Gute, alles Positive im Menschen seiner Moral zuschreibt und alles Böse, alles Schlechte, ja, den Instinkten? Das spielte eine Rolle in der Humanpsychologie unabhängig von diesem. Mhm. Natürlich ging das Hand in Hand. Wenn man an die Allmacht des Erworbenen, des Erlernten glaubt und meint, dass der Mensch als Tabula rasa geboren wird und sein ganzes Verhalten nur davon abhängt, was er in seiner Jugendentwicklung gelernt hat, dann hat man natürlich den angenehmen Vorteil, das redet denen zu Gesicht, möchte ich sagen, die den Menschen als etwas gänzlich anderes als andere Lebewesen auffassen und damit das Instinktive nur den Tieren und das Rationale und mit dem Rationalen die verantwortliche Moralität nur den Menschen zuschreiben. Was natürlich einer der vielen falschen Antithesen, der vielen Schwarz-Weiß-Malereien gehört, die uns leider sehr naheliegen, allen Menschen naheliegen. Man fragt sich, Professor Lorenz, was kommt eigentlich bei der Verhaltensforschung heraus? Und da passt hin ein Zitat Ihres Lehrers und eines der Wegbereiter der Verhaltensforschung, ich meine den Berliner Vogelforscher Oskar Heinroth, der 1945 gestorben ist. Und er schrieb einmal, das Studium der Verhaltensweisen höherer Tiere wird uns immer mehr zu der Erkenntnis bringen, dass es sich bei unserem Benehmen gegen Familie und Fremde, beim Liebeswerben und Ähnlichem um rein angeborene, viel primitivere Vorgänge handelt, als wir gemeinhin glauben. Und dieser Satz erregt zunächst mal Widerspruch eigentlich. Ja, dieser Satz erregt Widerspruch, wenn man ihn im Sinne des Vulgärmaterialismus dahin auslegt, dass der Mensch ja doch nur ein Tier ist. Und diesem Satz Heinroths, der an sich vollkommen richtig ist, muss man sofort den Satz, ich glaube Lao Tzus, gegenüberstellen, es steckt alles Tier im Menschen, aber nicht aller Mensch im Tiere. Mhm. Es wird uns sehr oft vorgeworfen, dass wir den Unterschied zwischen Mensch und Tier unterschätzen. In Wirklichkeit sehen die meisten Leute gar nicht, was für ein unglaublich einmaliges biologisches Phänomen menschliche Kultur ist. Stellen Sie sich vor, bis zum Entstehen menschlicher Wortsprache und mit der durch Wortsprache ermöglichten Tradition gibt es im Organischen, im ganzen Welt des Organischen, keinen Mechanismus, der Information festhalten kann, außer dem Genom. Außer dem Bekannten, das ist heute schon allgemein bekannt, wie in den Kettenmolekülen der Ribonukleinsäure und der Desoxyribonukleinsäure, die der ganze Plan des Organismus kodiert liegt. Alle Informationen lagen nur darin und was das Individuum lernte, was das Individuum persönlich als in seinem individuellen Leben dazu erfuhr, das ging ja mit seinem Tod wieder verloren und obwohl es Tradition bei Tieren gibt, hat diese Tradition nie eine wesentliche Rolle gespielt, weil sie nicht kumuliert hat. Mhm. Nun, mit dem begrifflichen Denken und der Wortsprache wird es auf einmal möglich, die persönliche Erfahrung unvergessbar weiterzugeben. Und damit tritt etwas auf den Plan, was man einer Vererbung erworbener Eigenschaften gleichsetzen kann. Professor Lorenz, entschuldigen Sie bitte. Es gibt vor allen Dingen in Kreisen von Tierschutzvereinen oft das gar nicht so ganz ernst gemeinte Wort, die Tiere seien im Grunde die besseren Menschen. Denn sie könnten gar nicht so brutal sein zueinander, im Verhalten gegeneinander, wie das Menschen gelegentlich tun und zeigen. Und wir sollten eigentlich zum Anfang unseres Gesprächs, so meine ich, einige Beispiele nennen. Sie haben zum Beispiel in Ihrem Buch genannt, das Verhalten des Wolfes, der durchaus Artgenossen angreift, aber es genügt eine sogenannte Demutsgeste des Mitkämpfers, des unterlegenen Partners, und dann kommt es, normalerweise jedenfalls, nicht zu einem tödlichen Ausgang. Ja, nun lassen Sie mich das zu Ende sagen, was ich vorher sagte. Das kommt nämlich genau auf das hinaus. Ja. Der Ausdruck, also seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Hunde. Ich glaube, das hat Schopenhauer gesagt. Ja. Ist so ziemlich die infamste Blasphemie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Selbstverständlich ist es nur der menschliche Geist, nur die von Generation zu Generation aufgebaute Kultur, das Wissen um die eigene Zugehörigkeit zu einer höheren Einheit, die den Menschen die moralische Verantwortlichkeit überhaupt möglich macht. Das ist die Basis der Verantwortlichkeit. Was geschieht, also die berühmte kantische Frage, kann ich die Maxime meines Handelns, kann ich das wollen, was ich jetzt zu tun im Begriffe bin, oder schade ich damit den Mitmenschen? Ja. Und das hat das Tier selbstverständlich nicht. Und mit der Fähigkeit dieser Frage hat der Mensch auch die Freiheit, dagegen zu handeln. Ein Wolf, möchte ich sagen, der kann gar nicht den anderen beißen, der ihm in Demut seinen Hals darbietet, beziehungsweise das Gebiss wegdreht. Der Mensch kann das unter bestimmten Umständen. Und ich bin kein Wertphilosoph und ich gestehe Ihnen aufrichtig, dass ich mich schon mit dem Wort so genannt und überhaupt in meinen Büchern und auch wohl in meinem ganzen Denken um die eigentliche, letzte Frage nach dem eigentlichen Guten und dem eigentlichen Bösen herumdrücke. Aber das Böse ist ja immer doch die Zerstörung von Harmonien. Und zwar die bewusste Zerstörung. Da die sogenannte herostratische Tat, einen Tempel anzünden, diese Umkehrung, das wirklich Böse, kann nur ein Mensch tun, der eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür hat, was gut ist. Und das ist, dann kommen also die Dinge vor, die Sie vorher schon erwähnt hatten, die also tatsächlich infernalisch, die tatsächlich antigut, das Gegenteil vom Guten sind. Und das hat das Tier natürlich nicht. So wenig wie es Moral hat, so wenig wie es das Gute in diesem menschlich-kulturellen moralischen Sinne tun kann, genauso wenig kann das Tier etwas Böses tun. Und die Analogie zum Bösen, zum wirklichen Bösen im Tier, wäre immer etwas Pathologisches. Das kranke Tier tut so etwas. Und die große Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, die ich Ihnen nur als Frage hinstellen will, ist, ob der böse Mensch nicht grundsätzlich krank ist. Es gibt viele Weltreligionen, zum Beispiel die wunderschöne persische, die ganze Zarathustra-Religion, ebenso viele Indianerreligionen, die das Böse schlechthin für krank halten. Und dafür spricht Folgendes. Die sozialsten Tiere, die nettesten, freundlichsten, sozialsten Tiere, können wahre Teufel werden, wenn man sie durch die einfache Maßnahme des Zusammenpferchens nervös, unglücklich und neurotisch macht. Affen sind untereinander, Affen in Freiheit sind die nettesten, freundlichsten Tiere. Der Herrscher ist immer ein solcher, der besonders freundlich ist, der die Fähigkeit hat, Freundschaften zu bilden. Und die obersten drei Affen sind die besten Freunde in der ganzen Schar. Das sind Schimpansen, Orang-Utang und Gorilla. Das gilt hauptsächlich für Barbie. Also es ist wahrscheinlich, gilt das für Schimpansen auch so. Mhm. Aber erforscht ist es bei Bavianen. Und wenn Sie nun dieselbe Affenkolonie einsperren und näher zusammendrängen, dass Sie also nervös unter sogenannten Stress, für Stress gibt es kein sehr gutes deutsches Wort. Also Anspannung, Belastung. Belastung ist unter seelische Belastung setzen, dann ändert sich das Bild vollkommen. Sie finden jetzt plötzlich, dass in den obersten Reihen der Affenhierarchie, also der Oberaffe und der zweite Affe, sind die größten Feinde. Und während vorher regelmäßig ein guter, freundlicher Mann zum Führer heranreifte, ist jetzt unter den Bedingungen der Belastung der brutalste, ekelhafteste, ordinärste und körperlich stärkste Kerl der Oberaffe, das Alpha-Tier, wie wir zu sagen pflegen. Und wenn Sie mal in einem Lager waren, ob das ist also in KZs genauso gewesen wie in russischen Gefangenenlagern, da ist in der Rangordnung, in der Ranghierarchie, die sich unter den Gefangenen ausbildet, ist unter solchen Belastungsbedingungen fast immer ein Krimineller der Kapo. Mhm. Das wird Ihnen jeder bestätigen, der lang in Lagern gesessen ist. Und dies gibt gleichzeitig die Antwort, wieso gerade der Mensch das Freundlichste, das Mitleidigste, das Beste, das Sozialste aller Lebewesen, das sind wir normalerweise, unter bestimmten Umständen zu einem, buchstäblich zu einem Satan werden kann. Und wahrscheinlich nimmt dann bei dem bösen Menschen so etwas wie eine, findet sowas statt wie eine Rachepsychologie. Er will sich an Gott und der Welt rächen und tut jetzt das Gemeinste, von dem er ganz genau weiß, dass das Gegenteil vom Guten ist. Und so, ich spreche ins Unreine. Und das ist das eigentliche Böse. Und das ist also mit dem Kranken aufs Nächste verwandt. Herr Stellung, Sie müssen es, glaube ich, nachher noch ein bisschen erklären, auf die Aggression zurückzukommen, aber vorher die Einladung an unsere Zuhörer, sich an unserem Gespräch mit Fragen an den Autor, Professor Konrad Lorenz, zu beteiligen. Unsere Nummer ist wie immer Saarbrücken 0681 mit der Durchwahl zu unserem Studio 60 22 22. Noch einmal, Saarbrücken 0681 mit der Durchwahl zu unserem Studio 60 22 22. Professor Lorenz, man meint, die Aggression, der Trieb, die Lust am Angriff, die sei etwas Böses, das ist ja unser Kernthema. Und es zeigt sich nun, die Verhaltensforschung beweist es, dass die Aggression eine sehr wichtige Rolle spielt, zunächst mal in der Tierwelt. Aggression ist wichtig zum Überleben, und zwar die Aggression zunächst zwischen den Arten. Zwischen Artgenossen? Oder? Zwischen den Artgenossen, auch zwischen... Auch zwischen Arten? Zwischen Arten, ja. Zunächst. Also, ich würde, wissen Sie, das, was zwischen Arten sich abspielt, ist in den seltensten Fällen was anderes als Aggression. Wenn der Löwe ein Zebra beschleicht und es umbringt und frisst, so ist der Löwe auf das Zebra genauso wenig bös, wie ich auf das gebratene Händel, das ich in der Küche rieche. Und man frisst es halt. Nicht? Man frisst es, genau. Ja. Und man tötet es vielleicht mit Mitleid. Wir bringen ein Viech, das wir essen müssen, denn sonst verhungern wir, möglichst human um und haben sehr ambivalente Gefühle. Also ich persönlich würde zum Vegetarier werden, wenn ich die Tiere, die ich esse, selber umbringen müsste. Aber das ist ja dann auch eine Gemeinheit, denn ich lasse es den Metzger machen. Also das ist, rettet mich moralisch nicht. Aber das ist nicht Aggression. Und ich, um das Wort Aggression zu vermeiden, habe ich in Amerika mal aus Tom Sawyer, aus diesem wunderbaren Bubenroman, die ersten Seiten vorgelesen, in dem der Held der Geschichte seinen Feind trifft, einen anderen Buben, der ein Zugraster ist, ein Zugereister, ja, der ihm unbekannt ist. Und das Erste, was einer sagt, ist, ich kann dich hauen. Und der andere sagt, nein. Und der will den nicht umbringen. Aber er will ihm gegenüber seine Stellung durchsetzen. Und wenn Sie zwei einander unbekannte Lebewesen, ob das nun Buben sind oder ob das Schimpansen sind oder ob das Fische sind, wenn Sie zwei Unbekannte zusammensetzen, so gibt es zunächst mal eine Auseinandersetzung zwischen Ihnen, die keineswegs mit dem Tode endet, sondern mit der Festlegung eines bestimmten Verhältnisses. Dann können Sie die besten Freunde sein. Wir sagen doch so, wenn der Volksmund ein Wort dafür hat, ist es immer ein Zeichen, dass es ein normaler Vorgang ist. Der Volksmund hat ein sehr feines Gefühl für psychologische Zusammenhänge. Und man sagt vom Buben, sie haben sich zusammengerauft. Mhm. Aber welchen biologischen Sinn ein hat diese Aggression? Ein völlig biologischer Vorgang. Und ein Mensch, der gar keine Aggression hat, wissen Sie, was dem fehlt? Dem fehlt überhaupt die Persönlichkeit. Nun, aber bleiben wir noch ein bisschen bei der Tierwelt. Welchen biologischen Sinn genau hat eigentlich dieser Aggressionstrieb zwischen Artgenossen? Der hat einen sehr vielfältigen Sinn. Zunächst einmal ist wohl der primäre Sinn des Aggressionstriebes darin zu suchen, dass die einzelnen Individuen einer Art einander abstoßen, wie elektrische Ladungen auf einem kugelförmigen Leiter, die sich gleichmäßig über die zur Verfügung stehende Fläche verteilen. Die seine Verteilung der Nahrung damit auch, nicht? Sodass nicht mehr Individuen auf einer Flächeneinheit leben, als von dieser Flächeneinheit natürlich gewachsenen Bodens ernährt werden können. Das Problem nicht zu überfischen, nicht zu übergrasen, also wovon immer man lebt, nicht zu überexploitieren, sodass sie also die Grasnarbe vernichten oder die Heringe ausrotten, sodass die Fischerei bzw. das Beweiden dieser Fläche unmöglich wird. Die Menschen sind darin sehr dumm. Die Menschen haben sehr oft das vernichtet, wovon sie lebten. Ich erinnere an die Walfängerei, und die Nordseefischerei hat in letzter Stunde gemerkt, dass man das nicht darf, dass man sich damit selber zugrunde richtet. Ja, vor allem lassen sich auch Menschen zusammenpferchen, schaffen Ballungsräume, während andere weite Gebiete der Erde völlig unbewohnt ja, sind. Ja, also der Mensch scheint keinen solchen Mechanismus zu haben. Also halten wir fest, Professor Lorenz, erster Sinn des Aggressionstriebes, Verteilung. Ein besseres Verteilen der zur Verfügung stehenden Nahrungsfläche. Und der zweite Sinn? Und der zweite Sinn, das ist also eigentlich der primäre Sinn. Und der zweite Sinn ist Auswahl des Stärksten. Also ganz im alten darwinischen Sinne, Auswahl, lass den besten Mann siegen und der Auswahl dessen, der für die Verteidigung der Jungen, für den Nahrungserwerb und so weiter der geeignetste ist. Also Rivalitätskämpfe. Mhm. Und gleichzeitig sehen wir Rivalitätskämpfe, ganz besonders bei solchen Tieren, bei denen der Familienvater, der Familienverteidiger ist. Also bei Tieren, wo die beiden Geschlechter gleich beteiligt sind, da hat es keinen Sinn, darauf zu dringen, einen möglichst starken Vater zu haben. Ja. Im Augenblick, wie sagen wir bei Pavianen oder bei Büffeln, bei Rindern, bei Wildrindern, die Familienverteidigung dem Vater obliegt, da hat es einen Sinn, sehr darauf zu achten, den stärkstmöglichen zum Familienvater zu ernennen. Und dies geschieht durch den Rivalitätskampf, der dann bei diesen Arten oft sehr ritualisiert ist und wirklich nur den Stärksten feststellt, ohne dass jemals was dabei passiert. Gerade bei den Rindern, wo also die Bullen, denken Sie an einen Bisonbullen, was das für Kerle sind. Ja. Und gerade bei denen wird außerordentlich fair gekämpft und es passiert fast nie was. Ich möchte sagen, da kommen weniger Todesfälle vor als im Boxring. Mhm. Professor Lorenz, ehe wir noch auf das wichtige Problem der Riegel zu sprechen kommen, die verhindern, ja, dass der Aggressionstrieb überbordet und seinen biologischen Sinn, ja, verliert, noch einmal der Hinweis an unsere Hörer. Meine Damen und Herren, Sie können uns wie immer telefonisch erreichen. 0681, das ist die Vorwahl von Saarbrücken, die Durchwahl zu unserem Studio 60 22 22. Solche Bremsen, Professor Lorenz, solche Riegel müssen ja sein, denn sonst käme es eben nicht zur Beruhigung des Stärkeren durch die Demutsgeste seines Gegners, ja, sondern er würde ihn wahrscheinlich vernichten. Ja, also der Gegner macht ja nicht nur Demutsgesten, sondern der Gegner flieht auch. Er, ja, fährt ja ab. Und wir bekommen sicher in Gefangenschaft, an gefangenen Tieren, bekommen sie sehr leicht ein übertriebenes Bild von der Aggressivität der Tiere, weil sie eben erstens etwas unter Druck stehen, etwas unter Belastung stehen durch die Gefangenschaft und zweitens, weil der Besiegte nicht abhauen kann. Und im Aquarium zum Beispiel, unter Aquarienfischen, muss man immer dabei bleiben. Da wäre normalerweise, nachdem der Kampf aus ist, würde der Besiegte einen einzigen großen Fluchtsprung machen und buchstäblich innerhalb von Zehntelsekunden aus dem Gebiet des Siegers draußen sein und der Sieger würde ihn nicht weiter verfolgen. Und im Aquarium passiert das, kann er natürlich nicht weg und dann bringt er ihn um. Denn wenn er flieht, sehr interessant ist, dass das Fliehen ganz andere Reaktionen auslöst als die Demutgeste. Solange der in Demutgeste, solange den Regeln gehorcht, solange funktionieren die Hemmungen wirklich, mhm, zuzubeißen. Im Moment, wo er flieht, wo er also seine Furcht so die Oberhand erhält, in dem Besiegten, dass er rücksichtslos, schamruchend rücksichtslos flieht, dann erlöschen auch in dem Sieger die Hemmungen zuzubeißen und dann passiert sehr schnell was, wenn der experimentierende Mensch nicht eingreift. Und im Freien passiert das natürlich nicht. Hier die Parallele aber auch gleich zum menschlichen Verhalten. Ich glaube, das ist der erste Fall, auf den wir mal etwas näher eingehen können. Es gibt ja auch im menschlichen Verhalten solche Demutsgesten, wenn sie auch gar nicht mehr als solche zu erkennen sind. Ich denke, dass es früher üblich war, dass der Unterlegene sich dem Vornehmen oder auch der Besiegte dem Sieger eben dadurch demütig erweist, dass er auf die Knie fällt und seinen Stirn etwa zum Boden beugt. Im Islam hat sich erhalten, in der Gebetsgeste auf dem Gebetsteppich mit der Stirn den Boden zu berühren, wie ein Sklave vor dem Herrn, nämlich vor Allah. Und ja, ich würde das sogar noch stärker sagen. Ich würde sagen, dass praktisch alle Gesten, die uns von der gewöhnlichen alltäglichen Höflichkeit vorgeschrieben werden, ihrem Ursprung nach Unterwürfigkeitsgebot. Auch dass sich die Hand reichen bei der Begrüßung. Hand reichen, auch dass man sich leicht verbeugt, dass man, wenn man zuhört, den Kopf senkt und etwas schief fällt. Also tausend solche Dinge. Alles, was wir in unserem täglichen Leben in zwischenmenschlichen Verkehr tun, ist eigentlich ritualisiert. Mhm. Und also wenn das Ritualisierte ganz wegfällt, haben Sie immer sofort den Eindruck des unhöflichen Menschen, des Rabauken, der also, weiß Gott, nicht ritualisiert ist, Nase bohren, am Kopf kratzen, sich regeln und so weiter, Füße auf den Tisch legen. Mhm. Sogar das kann ritualisiert sein im englischen Unterhaus bekanntlich, ja, wo man die Füße hinauflegen muss. Ja. Aber alles, was ein Mensch sonst tut, ist schon höflich und das sind schon Unterwürfigkeitsgesten. Nun gibt's aber auch, das ist alles Öl auf Aggression, das ist alles notwendig, um einen reibungslosen Verkehr zu machen. So aggressiv ist nämlich noch der Mensch. Ja, nun gibt's aber auch das Umgekehrte, das Korrelat dazu, die andere Seite der Demutsgeste, das ist die Trohgeste, das sogenannte Imponiergehabe. Das ist schon der schlichte, ratschlagende, ganz fotogene Pute. Ja? Und es ist aber auch, bei verschiedenen Affen, bei Schimpansen kann man es beobachten, eine Haltung, die sich auch beim Menschen wiederfindet. Das ist nämlich das vorgestreckte Kinn, die Arme sind angewinkelt, nach innen gedreht, das, was man etwa auch bei dem typischen Capo, dem Unteroffizier, so wird es jedenfalls ihm nachgesagt, gelegentlich finden kann. Ein Imponiergehabe, ein Drohgehabe. Man findet es auch bei Wachmannschaften, man findet es bei Saalordnern gewisser politischer Parteien. Oh ja, das Heldengesicht, das sogenannte Heldengesicht. Heldengesicht, dargestellt von Thorak und ähnlichen Bildhauern. Aber ich möchte was anderes sagen. Dass dieses Heldengesicht, das bezieht sich nämlich auf eine besondere Art von Aggression, nämlich auf kollektive Aggression, auf Begeisterung. Und wissen Sie, was das beste Beispiel für gewöhnliches, alltägliches, individuelles Imponiergehaben ist? Das ist das, was Sie so sehr richtig schon in Ihrer Einleitung sagten, das Verhalten eines naiven Mannes am Steuer eines Automobils. Mhm. Das Automobil ist heute das Hauptimponierorgan des Menschen und das, was man also die Motivation, aus der man sich einen roten Porsche kauft oder einen Mercedes SL, ist fast identisch mit der Motivation, aus der der Pute ein Rad schlägt. Und da ist nämlich die Aggression sehr nah dran. Und Sie werden die Erfahrung machen, dass Leute mit solchen Wagen, dass also der rote Sportwagen, der möglichst auffallende rote Sportwagen, geht fast immer Hand in Hand mit unhöflichem, aggressivem Fahren. Das ist eine Erfahrung, die jeder erfahrene Automobilist Ihnen bestätigen wird. Um nicht die Autoindustrie auf den Hals zu bekommen, wir können hinzufügen, auch der Sturzhelm und das knatternde Motorrad, genau, die starke PS-Zahl, nicht wahr? Ganz gleich welcher Marke. Das ist eben auch ein Zubehör, das den Besitzer in Stand setzt, eben dieses Imponiergehabe sehr augenfällig zu zeigen. Auf alten Motorrädern. Und Mädchen zu beeindrucken, nicht? Also da muss ich ein Schuldbekenntnis anfügen. Das gleichzeitig sagen soll, dass die Aggression, das Imponieren an sich nichts Schlechtes ist. Auf alten Motorrädern, da konnte man imponieren, indem man Gas gegeben hat und gleichzeitig Spätzündung gab. Dann knallte es furchtbar, ohne schneller zu fahren, sodass man auch in der Stadt und also wenn gerade ein schönes Mädchen vorüberging, auf sich aufmerksam machen konnte, ohne durch Schnellfahren in Gefahr zu geraten. Und es gibt ja auch heute Motorradfahrer, die ihren Auspuff abmontieren, nicht, um das Knattern etwas zu erhöhen. Grund. Ja. Und nun wollen Sie es den Weibchen damit gefallen, Mädchen in diesem Fall, und ist es bei Tieren eigentlich ähnlich, dass das Imponiergehabe auch dem eigenen Weibchen gegenüber gezeigt wird? Ich würde sagen, es gilt beiden Geschlechtern. Aha. Imponiergehaben ist, ich wollte noch das hinzufügen, dass der Hengst, das männliche Ross, ganz genau dasselbe macht wie der Motorradfahrer. Das ist das sogenannte Piaffieren. Er trabt langsam und hebt sämtliche vier Beine unnatürlich hoch. Das wirkt aber sehr stolz und sehr und das imponierend. Das wirkt so stolz, wie der Motorradler glaubt, dass sein Lärm wirkt. Mhm. Beim Pferd wirkt es wirklich so, weil das Pferd ein schönes, edles Tier ist. Beim Motorradler wirkt es weniger, weil er ein weniger edles Tier ist. Aber das, was ich möchte gerne zurückkommen, darf ich auf das Imponiergesicht und die Begeisterung. Oder? Ja, bitte. Ja, wir wollen vielleicht zuerst, Herr Professor Lorenz, wenn Sie erlauben, die ersten Anrufe hören, ja? Ja, bitte. Gut. Guten Tag, Herr Krause. Ich wollte gern eine Frage richten an Herrn Konrad Lorenz, der gerade über seine These spricht, dass das Böse an sich das Kranke ist. Und wollte ihn mal fragen, welche Rolle da eigentlich die Erziehung spielt, wenn man überhaupt... Wenn man Rückschlüsse zieht vom Verhalten des Tieres auf das Verhalten des Menschen, dann käme es doch eigentlich nur darauf an, solche oder Milieus zu schaffen, die den Menschen gesund erhalten. Und dann wäre er von allein gut. Dann wäre also nicht nötig, dann hätte er von Instinkt her das Gefühl dafür, was er dem anderen antun kann oder nicht. Und es wäre nicht nötig, dem Kind das immer mal wieder klar zu machen. Frau Krause, ich danke für eine sehr gute und pertinente Frage. Es wird nämlich sehr oft eingeworfen und auch oft nach zwei Seiten missverstanden, dass etwas Instinktives, etwas Unbekämpfbares sei. Also der größte Vorwurf, den man meinem Buch gemacht hat, der völlig missverstanden ist natürlich, ist, dass ich die Aggression entschuldige, dass ich gewissermaßen, als ob ich gewissermaßen sagte, weil es instinktiv ist, kann man gar nichts dagegen tun. Und das ist natürlich der größte Irrtum. Wir müssen ja alle unsere Instinkte bekämpfen. Wir können auch unsere sexuellen, unsere Fluchtinstinkte, alle möglichen Instinkte können wir nicht frei laufen lassen. Und wir müssen selbstverständlich lernen, mit unserer eigenen Aggressivität fertig zu werden und diese Selbstdisziplin, ich sage ja nur, wir müssen das Tier in uns, das Instinktive in uns kennen, um mittels der uns als Menschen zur Verfügung stehenden höheren geistigen Eigenschaften mit diesem Tier in uns fertig zu werden. Und dass einer, sagen wir mal, krank ist. Nehmen wir an, ich habe einen Menschen mit abnorm starker Aggressivität. Das enthebt diesen Menschen ja keineswegs der Pflicht, diese Aggressivität in sich zu bekämpfen. Und dieses um die eigenen Triebe wissen, über die eigenen Schwächen belehrt zu sein, das gibt dieses Belehrtsein, dieses sich selber kennen, gibt natürlich unserer höheren verantwortlichen Moral erst die Mittel an die Hand, über diese bösen und über das Ziel hinausschießenden Antriebe Herr zu werden. Vielleicht, Sie haben vollkommen recht, dass das der Erziehung obliegt, den Kindern, schon den sehr jungen Menschen, eben dies beizubringen. Vielleicht, Professor Lorenz, meint aber die Anruferin auch noch etwas anderes zusätzlich, so scheint mir jedenfalls. Natürlich kann der Mensch die in ihm vorhandenen aggressiven Kräfte regulieren weitgehend. Deswegen ist er ja Mensch oder könnte es sein, wenn er sich Mühe gäbe. Aber ein Minimum an Ausleben der Aggression muss vorhanden sein, denn sonst gibt es eine Triebstauung. Ja? Und vielleicht sollten wir gerade an dieser Stelle auf die beiden Wurzeln, wenn ich das richtig deute, mit aller Vorsicht sage ich es, auf die beiden Wurzeln Ihres Denkens zurückkommen. Ich glaube, dass das zwei Namen sind, nämlich Darwin und Freud. Und gerade für die Triebstauung ist der Freud der maßgebende und bahnbrechende Forscher gewesen. Ja, also das, was Sie über die Notwendigkeit irgendeines Ventiles sagen, das gibt mir Gelegenheit, gleich auf Freud zu sprechen zu kommen. Wir wissen heute, dass die allermeisten, also weit mehr als die Hälfte aller Depressiven, aller Melancholiker, an unausgelebter Aggression leiden. Und zwar meistens besteht ihr Konflikt darin, dass derjenige Mitmensch, der ihre Aggression stark auslöst, gleichzeitig ein sehr geliebter Mensch, etwa die Mutter oder der Vater oder ein Geschwister ist. Und diese Blockierung der Aggression, die treibt diese Leute in Depression und ist statistisch nach Anthony Storr, ein Psychoanalytiker, dem ich sehr viel glaube, dessen Meinung ich sehr hoch schätze, nach Storr ist das buchstäblich der häufigste Grund zum Selbstmord. Und wenn ich auf Freud zu sprechen komme, so pflege ich an dieser Stelle immer Folgendes zu sagen. Wenn Freud in seinem ganzen Leben nichts anderes entdeckt hätte, als die Tatsache, dass in uns, im Menschen, und er redet ja nur von Menschen, eine Energiequelle ständig am Produzieren ist und ständig Trieb endogen generiert, wie ein Gasgenerator, Druck anhäuft. Also immer aufs Neue erzeugt. Immer aufs Neue erzeugt, und dass es wiederum Energie, also schlicht Arbeit kostet, das unten zu halten, das am Ausbruche zu verhindern. Was also Freud vollkommen klar gesehen hat. Wenn er nichts anderes entdeckt hätte als das, wäre er drei Nobelpreise wert. Professor Lorenz, wir kommen gleich noch auf diese Ventile menschlicher Aggression zu sprechen. Sie sind sehr wichtig für das Verständnis auch unserer Gegenwart, der Geschichte aller Geschehnisse eigentlich, die zwischen den Völkern, zwischen den Nationen passieren. Aber vorher noch die zwei nächsten Anrufe. Ich habe zwei Wellensittiche gehabt, die 3 Jahre ganz friedlich miteinander gelebt haben, im selben Käfig und ohne dass irgendeine Stresssituation, wie sie vorhin von Pavianen erwähnt worden ist, vorgekommen ist, ist auf einmal eines der Tiere, nämlich das weibliche, angriffslustig geworden und hat das Menschen getötet. Wie ist so etwas möglich? Kann das ein innerlicher Vorgang des Tieres gewesen sein, eine Erkrankung beim Tier, oder wie ist so etwas möglich? Vorher waren alle Erscheinungen zwischen ihnen ganz normal. Sie haben sich gegenseitig gefüttert, sie haben miteinander geschnäbelt und so weiter. Und dann plötzlich ist das vorgekommen. Es gibt einen Menschen, der mir sehr nahe steht und der ein grundgütiger Mensch ist. Also zumindest ich kenne ihn nur so. Und er ist auch als solcher bekannt. In jeder Hinsicht grundgütig. Er hat einen kleinen körperlichen Schaden. Nun ist er einmal verletzt worden. Man hat ihm das zum Vorwurf gemacht. Und da wurde dieser Mensch plötzlich wie ein wildes Tier. Er war überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Das dauerte stundenlang und ich habe schon mit der Angst gekriegt, ist das ein anderer Mensch oder hat sich der die ganze Zeit nur verstellt? Hängt das wohl auch damit zusammen? Er ist natürlich heute wieder der gütige Mensch, der er immer war. Mich würde interessieren, ob solche Ausfälle dann öfter in Erscheinung treten, wenn man ihn so sehr seelisch verletzt. Ja, Professor Lorenz? Ja. Darf ich vielleicht die zweite Frage zuerst beantworten? Bitte. Es, ein Mensch, der mit einem körperlichen Schaden zu kämpfen hat, der ist die ganze Zeit in einer Belastungssituation. Und ein Mensch mit starker Moral, mit großer moralischer Kraft, die übrigens an solchen Hindernissen oft wächst, der ist imstande, tatsächlich ein, trotz dieses Hindernisses, ein körperlicher Schaden ist ein Hindernis, gut und freundlich zu sein. Die meisten Körperbeschädigten, die durchschnittliche Menschen mit Körperschäden, sind immer etwas verbittert, etwas boshaft. Sie kennen das Sprichwort vom boshaften Zwerg. Und wenn Sie einen Gelähmten finden oder einen Buckligen, der nicht boshaft ist, so ist das ein ganz großartiger Mensch von unglaublicher moralischer Kraft. Ein solcher Mensch war zweifellos Ihr Freund. Und von dem Sie, der Mann, von dem Sie reden. Und Übermenschliches kann aber auch eine solche moralische Haltung zum Zusammenbrechen bringen. Und ein solches Übermaß der Beanspruchung stellte offenbar diese Beleidigung, diese Anspielung auf sein Gebrechen dar. Und es gibt keine Heiligen. Jeder Mensch hat eine Grenze, an der er zusammenbricht. Und speziell ein solcher Körperbeschädigter, der die ganze Zeit seine ganze Aggression unterdrücken muss, der explodiert dann, wenn er explodiert, sehr gründlich. Professor Lorenz, um es ins Allgemeine zu heben und auf unser Thema zurückzukommen, es scheint, dass hier ein rein psychologischer Sachverhalt vorliegt bei dem Anruf. Und kann denn wirklich der Verhaltensforscher auch in dieser speziellen Situation, die eben geschildert wurde, etwas Nutzbringendes dazu beitragen? Ja, sehen Sie, der Mensch besteht nun mal aus einem Unterbau von Instinkten und einer übergelagerten kulturellen Schichte, die auf dem Pferd der Instinkte reitet und es zügelt, wie ich zu sagen pflegte. Und um den ganzen Menschen zu verstehen, brauchen Sie immer das Verständnis von beiden. Also der reine Instinktforscher, der von Kultur und menschlicher Moral und sowas nichts weiß, der kann über den Menschen nichts aussagen. Aber meiner Meinung, und das sage ich hart und in völliger Bewusstsein der Tragweite und der Aggressivität dieser Äußerung, genauso wenig kann ein Psychologe über den Menschen irgendetwas Vernünftiges aussagen, der über diesen nicht spezifisch menschlichen instinktiven Unterbau nichts weiß. Herr Professor Lorenz, das Telefon klingelt unentwegt bei uns, gar nicht anders zu erwarten. Wir haben die Dame mit dem Wellensittich übergangen. Das wollte ich eben noch darauf hinweisen, wenn ich Sie bitten darf, in zwei Sätzen vielleicht noch darauf einzugehen. Also es kann sehr viele, ich gebe nur eine tentative Antwort. Sehr häufig kommt es vor, dass wenn ein Tier krank wird und speziell bei solchen sexuell aktiven Wesen wie Wellensittichen, kann es sein, dass das Männchen also seine männlichen Pflichten nicht mehr richtig nachgekommen ist und dass sie dann plötzlich bös wird und ihn umbringt. Das kenne ich zumindest von Fischen. Das ist nur ein Versuch, es kann ganz falsch sein. Ja, die nächsten beiden Anrufe bitte. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Lorenz. Und zwar, was kann man gegen krankhafte Aggression beim erwachsenen Menschen tun und wie soll sich die Umwelt verhalten? Guten Tag. Würden Sie mal die Frage aufwerfen in der Sendung, ob es nicht falsch ist, grundsätzlich gegen das Böse sich zu wehren, wenn es klingt alles so, als ob das natürlich sei, wenn dieses Böse, es muss in der Natur des Menschen liegen, genau wie in der Natur des Tieres. Ob es nicht falsch ist, sich dagegen zu wehren dann und das Gute zu wollen und zu bestreben? Ja, ich meine, beide Fragen gehören irgendwie zusammen. Ja, die gehören ziemlich nah zusammen. Also, zur ersten Frage, Moment, was war das nur? Das ist die Sache mit der krankhaften Aggression. Was kann man tun? Also, ich würde Folgendes sagen. Die Aggressivität ist eine natürliche Veranlagung und kann über das Maß hinausschlagen, wie Sie schon in der Einleitung gesagt haben. Aber die Frage, ob man das Böse, das wirkliche Böse, als natürlich auffassen kann. Diese Frage ist genauso verfehlt, wenn Sie sagen, Krankheit ist natürlich, Tuberkulose ist natürlich, Syphilis ist natürlich, das sind lauter ganz natürliche Krankheiten, also lasst uns nichts dagegen tun. Das wäre gänzlich falsch. Auch wenn wir das wirkliche Böse unter Ausschaltung einer Wertphilosophie rein als Mediziner betrachten, nicht wahr? Wenn ich sage, der Böse ist, gehört nicht eingesperrt, sondern in die Nervenklinik eingeliefert und ich enthalte mich jedes moralischen Urteils über ihn, so ist das erstens für die Konsequenzen, was ich mit dem bösen Menschen zu tun habe, gleichgültig. Aber wenn ich es rein medizinisch betrachte, so bin ich dennoch verpflichtet, gegen die Krankheit etwas zu unternehmen, auch wenn ich mich des moralischen Urteils entschlage. Professor Lorenz, führt uns eigentlich der Begriff das Böse so sehr weiter? Ich meine, wir hatten doch gerade ermittelt, die Aggression ist eher ein Erbgut als ein Erbübel. Sie hat nämlich einen durchaus biologischen Sinn und wir haben ihn genannt. Ja. Die Frage ist nur, wie sich diese Aggression beim Menschen äußert. Und natürlich der Hinweis völlig zu Recht, dass sich oft in sehr krankhafter Weise äußert, sowohl beim Individuum wie auch bei ganzen Nationen, bei ganzen Völkern. Und früher, so lautet die Theorie, die auch in Ihrem Buch zu finden ist, durch Kleinfäden früher, durch so Grenzgeplänkel und dergleichen, wurde ein wesentlicher Teil der Aggression abreagiert. Nun, heute gibt es eigentlich kaum mehr solche kleinen, eher harmlos zu nennenden Geplänkel, wenn man sie mit heutigen Vernichtungsmaßstäben misst. Aber die Gefahr ist doch ungeheuerlich, dass diese angestaute Aggression sich nun entlädt in einem Konflikt, in Spalten der Welt, in zwei Lager, wie man so schön euphemistisch sagt, und dann also zu einem Vernichtungskampf kommt. Ja. Diese Gefahr besteht selbstverständlich. Je größer die sich einander gegenüberstehenden Parteien sind und je mehr die Symbole, die jede Partei in sich zusammenhalten, die den Charakter einer Glaubenslehre annehmen, was ja bei den sowjetischen und bei den amerikanischen Führern in hohem Maße der Fall ist, je größer wird die Gefahr, dass einmal mit sogenannter Begeisterung, mit nationaler Begeisterung, die beiden Parteien aufeinander losschlagen. Diese Art der kollektiven Aggression hängt aber auch an der Kultur. Der Lichtblick an der Sachlage dieser enormen Gefahr liegt ja darin, dass der Krieg als solcher eigentlich von einer Institution abhängt. Nämlich von der Institution des großen Staates und der mit ihm von ihn tragenden Kultur. Und da hat mal jemand gesagt, Professor Lorenz, wenn es das Fußballspiel nicht gäbe, müsste man es ganz dringend erfinden, weil es eine hervorragende Möglichkeit, vor allen Dingen für die Zuschauer darstellt, ihre angestaute Aggression in der Zivilisation, in der zivilisierten Umwelt gar nicht auslebbare Aggression abzureagieren, auszuleben. Das habe ich mal gesagt und ich habe auch gesagt, dass die Olympischen Spiele die einzige Gelegenheit sind, wo Nationalhymnen ohne Gefahr gespielt werden dürfen. Und letzteres ist wahr, an ersterem habe ich etwas zu zweifeln angefangen. Und zwar aus folgenden Gründen. Das Zusehen anstatt selber machen bringt meiner jetzigen Ansicht nach, recht gefährliche Folgen mit sich. Man gewöhnt es sich an, es gewissermaßen in Vertretung mutig zu sein, in Vertretung zu leiden, wenn man einen Expeditionsfilm ansieht und in Vertretung edel zu sein und sich selbst aber in feiger Weise vom Handeln zurückzuziehen, um sich aufs Zuschauen, auf ein allgemeines, nicht nur auf ein sexuelles, sondern auf ein allgemeines Voyeurtum zurückzuziehen. Also Zuschauerhaltung. Eine Zuschauerhaltung, und das glaube ich, die Zuschauerhaltung ist deswegen gefährlich, weil man bei Zuschauen nicht abreagiert. Ich glaube, dass auch wenn man sich mit den Fußballspielern sehr identifiziert, man dennoch mehr Aggressionsaufladung als Entladung erfährt. Gut ist das Sport sicher für den Spieler selbst. Mhm. Und es gibt keine bessere Aggressionsentladung und Aggressionshemmungerziehung, als selber zu boxen. Ich habe in meiner Jugend viel geboxt. Und da lernen sie, da wird ihnen so gut eingebläut, und diesmal passt das Wort einbläuen so schön, dass man nicht zornig werden darf. Denn wenn sie beim Boxen zornig werden, haben sie sofort eine weitere drin. Mhm. Und das ist also sicher gut. Aber das Zuschauen beim Boxmatch ist ganz sicher schlecht. Und das Zuschauen bei den Schauerfilmen und Aggressionsfilmen, wie sie also in Amerika, in amerikanischer TV heute eigentlich vorherrschen. An unseren Kinos auch schon ganz hübsch. Ja, also das halte ich für sehr gefährlich. Und ich finde, das sollte tatsächlich verboten werden. Die nächsten beiden Anrufe, bitte. Gestatten Sie mir die Frage, ist der Begriff über das Böse bei dem Autor der gleiche wie in der tiefen Psychologie? Dann noch bitte eine Nebenfrage an den Autor. Wie stehen Sie im Allgemeinen zu der Jung- und Freud-Theorie? Und welcher von den beiden geben Sie den Vorrang? Wie ist es möglich, dass manche Tiere andere Tiere überfallen? Also ich möchte mal ein Beispiel erwähnen. Wie ist es möglich, dass ein Elefant im Frankfurter Zoo den Zoowärter überfällt und ihn zu Tode drückt? Oder andere Tiere, zum Beispiel Tiger, im Urwald andere Artgenossen, also nicht aus Hungergefühlen heraus, zum Beispiel den Menschen, tödlich überfallen. Ja. Also wenn ich zuerst zu dem Bösen Stellung nehmen darf, in meinem Buch rede ich nicht von dem Bösen, sondern vom sogenannten Bösen, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Aggression eben nicht das Böse ist. Richtig. Und um in zwei Worten zu Jung und Freud Stellung zu nehmen, über Freud verehre ich, obwohl ich seine größten Verallgemeinungen, dass er so alles sexuell ist und so weiter, Sie verstehen, was ich meine, ja, nicht mitmache. Und Jung ist zweifellos ein Genius, aber als Wissenschaftler vermag ich ihm immer nur im Anfang zu verfolgen. Wenn ich Jung lese, bin ich immer in den ersten Sätzen begeistert und dann verliert er sich in einem Labyrinth mystischer Gedankengänge, und wenn dann die Mandala kommt, kann ich nicht mehr mit. Also, erregt es auch Ihre intellektuelle Aggression, Professor Lorenz, wenn Sie so etwas lesen, der Widerspruch? Ach Gott, nein. Ich habe den Jung sehr verehrt. Aggressiv kann man schon nicht werden, wenn man jemanden persönlich kennt. Mhm. Und Jung war persönlich eine so großartige Persönlichkeit. Man hat sofort gewusst, wenn Sie mit Jung gesprochen haben, haben Sie unmittelbar den Eindruck gehabt, im Gegenwart eines ganz, ganz Großen zu stehen. Ein kühner, aber etwas läppischer Sprung, mir fällt nichts Besseres ein, vom Jung zum Elefanten. Ja. Nämlich, der Elefant hat nun wirklich einen Freund im Zoo, seinen Wächter, den er im Allgemeinen doch respektiert, den er vielleicht sogar liebt, wenn es sinnvoll ist, so etwas zu sagen. Ja. Und plötzlich wird dieser Elefant nun böse, in Anführungszeichen, und greift den Wächter an. Ja, dafür gibt es eine ganz präzise Antwort. Der Elefant behandelt den Wächter als Artgenossen. Und wenn der Artgenosse, wenn der Wärter ein Vorgesetzter war, war das wahrscheinlich wahr, ich kenne den speziellen Fall nicht, aber im Allgemeinen würde ich auch wieder als versuchsmäßige Erklärung sagen, das ist die Revolution des Sohnes gegen den Vater, und wenn er diesen Wärter betrachtet, er gewissermaßen als Oberelefanten, und wenn er als erwachsenes Männchen in Brunst gerät, in das, was die in der Moth nennen, dann bringt er genau den um, den er am liebsten hat. Weil das nämlich gewissermaßen der bisherige Leitelefant war. Das wissen die Inder ganz genau, dass der Elefantenbulle, der in Must gerät, immer den Mahut umbringt, den er am meisten liebt. Und das von den Tigern und Löwen, von Tigern weiß ich es nicht. Menschen werden meistens so umgebracht, dass sie den Tiger suchen und ihm zu nah auf den Leib rücken und dass der Tiger wie eine in die Ecke getriebene Ratte einen Verzweiflungsangriff startet. Er fühlt sich bedroht. Er fühlt sich einfach bedroht. Oder die andere Methode, wie ein Tiger zum Menschenfresser wird, ist, dass ein sehr alter Tiger ist, der keine Zehen mehr hat und lahm ist und der dann kein Wild mehr kriegt. Und dann, je mehr er verhungert, je schlechter es ihm geht, desto weniger ängstlich wird er. Und so wie die Kohlmeisen im Winter zahm werden und auf die Futterplätze gehen, so wird der Tiger zum Man-Eater. Die andere Möglichkeit ist, wenn Löwen Löwen umbringen, ist, dass es kollektive Aggression ist, dass ein Löwenclan, eine Löwenfamilie gegen eine andere kämpft. Alle die Tiere, die innerhalb einer sozialen Gruppe besonders freundlich und nett zueinander sind, wie etwa Ratten und Löwen und Wölfe, sind gegen Nicht-Gruppenzugehörige besonders gemein. Die Wölfe, die ja wirklich das herrlichste Objekt sind, um Ritterlichkeit und soziale Hemmungen und Beißhemmungen usw. zu studieren, sind gegen ein Nicht-Rudelmitglied eben ähnlich wie Menschen die wahren Teufel. Hören wir die nächsten beiden Anrufe. Marschall, guten Morgen. Ich habe eine Frage an den Autor, und zwar sagte er eben, dass ein aggressionsloser Mensch ohne Persönlichkeit ist. Würde das denn bedeuten, dass ein sehr aggressiver Mensch eine starke Persönlichkeit hat? Professor Lorenz möchte sich doch einmal äußern, was es mit dem Minderwertigkeitskomplex auf sich hat. Hieraus erwächst doch oft zeitweise eine enorme Aggression. Und gibt es so etwas in der Tierwelt eigentlich auch? Gibt es das? Ja, also erste Frage war, ob ein sehr aggressiver Mensch nicht auch gleichzeitig eine sehr starke Persönlichkeit wäre. Das ist eine irrtümlich gestellte Frage. Die Aggression ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt eine Persönlichkeit hat. Damit ist nicht gesagt, dass ein Übermaß von Aggression jetzt eine überstarke Persönlichkeit macht. Bestimmt sind Größenwahnsinnige, wie also, weiß Gott, Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, wir haben eine staatliche Reihe in der Geschichte. Die sind sicher sehr aggressive Leute alle. Aber ob man das Persönlichkeit nennt, das möchte ich noch bezweifeln. Und die zweite Frage war das mit dem Minderwertigkeitskomplex. Und die sehr häufig sind ängstliche Leute, die also von einer starken Persönlichkeit, starken Umgebung, sagen wir von einem stärkeren Bruder oder von einer sehr dominanten, dominierenden Mutter in eine Inferioritäts-, in eine Demutshaltung mit Gewalt hineingedrängt werden, die haben regelmäßig einen großen Aggressionsstau. Und das entnehme ich jetzt wieder dem Buch von Anton Storr und den Angaben von Stumpfel, von Friedrich Stumpfel, einem Kriminologen aus meiner Freundschaft. Die häufigsten Gattenmorde geschehen von Männern, die extrem unter den Pantoffel gestanden haben. Aha. Das ist eine Tatsache. Und das ist also, glaube ich, meine Antwort auf die Frage, die die zweite Dame stellte. Trotzdem die wichtige Frage noch an den Verhaltensforscher. Gibt es sowas, also einen Minderwertigkeitskomplex, auch bei den Tieren? Etwa auf dem Hühnerhof? Und die Dame fragte auch, gibt es sowas wie Rache, wie Explosion bei Tieren? Und das kenne ich, ja. Ja und nein. Bei Tieren, wenn man sagt, Tier und Mensch gegenüberstellte, dann sagte mein Lehrer Heinroth immer, wenn Sie von dem Tier sprechen, meinen Sie nun einen Schimpansen oder eine Amöbe? Und diese Frage kann ich auch nur so beantworten. Verzweiflungsangriffe eines dauernd Unterdrückten kennen wir nur von Wölfen. Siemen hat das gezeigt. Ein dauernd unterdrückter Wolf kann auf einmal einen Verzweiflungsangriff starten. Und bei anderen Tieren, zum Beispiel bei Fischen und bei sehr vielen Vögeln, wehrt sich der einmal Unterdrückte nie wieder. Der lässt sich umbringen, wenn also in einer zufälligen Entscheidung zwischen zwei Fischen der Größere unterdrückt wird und jetzt also in der ersten Auseinandersetzung, im ersten Kampf geschlagen wird, so muckt der merkwürdigerweise nie wieder auf, sondern lässt sich langsam und geduldig von dem anderen umbringen, wenn man ihn nicht rettet. Und eine kleine Vorstufe dazu ist ja die Hackordnung auf dem Hühnerhof. Ja, nicht? Also bei Vögeln kenne ich auch keinen einzigen Fall, wo etwa das von allen gehackte Aschenbrödel in einem Verzweiflungsangriffsversuch sich gewehrt hätte. Noch ein Anruf, bitte. Ich hätte eine Frage. Es war die Rede von der Aggression, wenn die Menschen eingefärscht sind. Aber man hat es doch immer wieder bei alten Leuten, die isoliert sind. Da wird die Aggression doch besonders stark oder erst ausgelöst durch das Isoliertsein. Woran liegt das wohl? Sehr gut. Das sind zwei verschiedene, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar gibt es genau beides. Sie können, wenn Sie die Tiere so zusammenpferchen, das gilt auch nicht für alle Tiere. Es gibt Tiere, die friedlich werden, wenn man sie zusammenpfercht, weil sie dann ihre Aggression sich auf sehr viele verteilt. Aber besonders höhere Tiere, die also, ich möchte sagen, die neurosefähigen Tiere, die man also nervös machen kann, die werden böse, wenn ihnen zu viele Artgenossen zu dicht auf der Pelle sitzen. So wie Menschen böse werden, dort, wo sie sehr dicht gedrängt sind. Und die größte menschliche Nervositätsaggressivität können Sie in Bahnhöfen sehen, am schönsten im New York Bus Central, wo die Leute einander nur anknurren und überhaupt nicht mehr normal reden können. Das ist die eine Type. Und die andere Type ist der Mensch, der ganz isoliert sitzt und gar kein Ventil für die Aggression hat. Bei dem einen ist zu viel Auslösung, bei dem Gepferchten, und bei dem Isolierten fehlt das Ventil. Und dieses Ventil ist so notwendig, bei Fischen zum Beispiel, dass sie an sich soziale Fische, die man ganz gut als Schar halten kann, da dürfen sie keinen isolieren, denn wenn sie einen 3 Tage isolieren, so können sie ihn schon nicht mehr mit Artgenossen zusammensetzen, weil er sie sofort umbringt, beim ersten Zusammenkommen. Und dann muss man also solche Trickse anwenden, wie ihn vor einem Spiegel kämpfen lassen und so weiter, dass er seine gestaute Aggression wieder los wird. Also diese beiden Phänomene sind gewissermaßen, haben zwei verschiedene Ursachen. Das eine Mal wird durch äußere Einwirkung zu viel Aggression aufgeladen in der Stresssituation, und das andere Mal ist er zwar in Ruhe, aber wird gar keine Aggression los. Professor Lorenz, kühn wie wir sind, versuchen wir doch mal einige Erkenntnisse der Verhaltensforschung, besonders aufgrund Ihres Buches über die Aggression, die Naturgeschichte der Aggression, Nutzanwendungen zu ziehen oder Folgerungen zu ziehen auf das menschliche Verhalten. Und da scheint es, dass totalitäre Herrschaftssysteme eine Leistung dadurch vollbringen, dass sie Triebe, Aggressionstriebe anstauen und sie dann in gewünschte Bahnen lenken, etwa in nationale Begeisterung umsetzen, bei großen nationalen Festen, bei Feiern und dergleichen, aber sie auch im Notfall, von Sicht der Staatsführung her gesehen, im Notfall dirigieren können in eine Aggression gegen den Nachbarn, gegen den anderen, der als Feind hingestellt wird. Ja, und beides geht Hand in Hand. Sie können ja den Zusammenhalt einer Gruppe und eben die Begeisterung für ein bestimmtes Symbol, für die Flagge, nicht besser provozieren, als dass sie Feindschaft gegen eine andere Gruppe künstlich auslösen. Das Vorhalten einer Attrappe, einer aggressionsauslösenden Attrappe, ein fingierter Feind, ist für den Demagogen das allerbeste Mittel, um Einheit zu erzielen. Und das schafft ja auch zunächst mal Anlass zur Begeisterung für die Sache, die man für die eigene das, hält. Und das nicht? Macht gleichzeitig und dieser Feind muss dann noch die eigene Sache bedrohen. Dass die eigenen Symbole, das Heilige, die Symbole, die die Gruppe zusammenhalten, sind ja immer heilig. Ja, darf man dafür kürzen sagen, dass die Begeisterung einfach das Zubehör ist zur Aggression? Die Begeisterung ist mehr als das. Die andere nicht Seite der Aggression. Das ist die subjektive Seite, das subjektive Erleben, das sie haben, wenn ihre kollektive Aggression anspricht, das ist die Begeisterung. Und diese Begeisterung ist nun bitte, und das ist wieder der Lichtblick in der Situation, das, wofür sie begeistert sind, das ist anerzogen. Ja, nun aber was macht nun eine friedliche Demokratie, die keineswegs angreifen will? Wohin mit der Aggression der in der Demokratie zusammenlebenden Leute? Man erzieht die Leute dazu, dass sie für etwas Wirkliches, für die ganze Menschheit und für Kultur und für wirkliche Werte, für die Erhaltung der schönen Natur und für sowas sich begeistern und nicht für Umbringen begeistern, nicht für Militarismus begeistern. Die autoritären Staaten machen es ja immer so, dass sie dann direkt die Begeisterung in die militärischen Kanäle leiten. Und die Das ist leicht zu beantworten. Schwer ist, Ihre Frage zu beantworten, gegen wen darf man Begeisterung erwecken, wie darf man einen Feind fingieren. Und einen wirklichen persönlichen Feind kenne ich nicht, einen anderen Planeten, wo schreckliche Wesen, Ungeheuer leben, die man bekämpfen könne, die gibt es nicht und wird es wahrscheinlich nicht geben. Und der einzige Feind, gegen den ich mit Begeisterung hetzen könnte und als Demagog wirken könnte, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, ist die ungeheure kollektive Dummheit der Menschen. Ja, denn und letzten Endes sind alle Lösungen so leicht zu finden. Wir müssen zum Ende kommen, Professor Lorenz. Wir haben gleich eine nächste Sendung. Eine normale Hausfrau würde die Welt besser führen, als sie heutzutage geführt ist.